War ein Zigeunermädel mit schönem glänzend schwarzem Augenpaar. Erzählt er einst mir viel von seinem Leben. Zigeunerkind, Amara, wie es war. Mit einem Pferd und dem gedeckten Wagen, so kann ich mir die schöne Welt besehen. Die Heimat, ja, das ist die lange Straße. Wir sehen die Sterne nachts am Himmel stehen. Heimat, ja, das ist die lange Straße. Wir sehen die Sterne nachts am Himmel stehen. Ein Fahrenvolk, so nennen uns die Leute. Zigeuner sind im Land und das ist Schmerz. So sprach Amara, das Zigeunermädel. Reicht Amara mir die Hände, vielleicht, dass wir uns einmal wiedersehen. Für heut kann ich nicht länger bei dir bleiben, muss wieder ins Zigeunerland. Wieder ihn.